Sie sind verlässliche Spediteure, die Samen von Waldfleck zu Waldfleck tragen und den Bäumen die Möglichkeit eröffnen, sich den durch den Klimawandel veränderten Umständen anzupassen. Deshalb ist es wichtig, Vögel zu schützen und vor allem die Jagd auf die größeren Arten zu verbieten. Gerade große Früchtefresser sind einzigartige Schlüsselarten, die eine zentrale Rolle für das Funktionieren und die Anpassungsfähigkeit von Ökosystemen spielen und damit einen Beitrag zur Stabilisierung des Klimas leisten. Die Beispiele zeigen, dass der Zusammenhang von Artenverlust und Klimawandel vielschichtig und bisher viel zu wenig beachtet ist. Beide können sich gegenseitig hochschaukeln und negative Wirkungen multiplizieren, im Extremfall zu Kipppunkten führen, von denen es dann kein Zurück mehr gibt. Aber es eröffnen sich auch große Chancen durch dieses Zusammenspiel, die bisher nicht ausreichend genutzt werden. Als Faustregel gilt, dass Biodiversitätsschutz fast immer dem Klima nützt, aber nicht alle Klimaschutzmaßnahmen der Biodiversität weiterhelfen. Umso wichtiger wäre es, die beiden Themen auf allen Ebenen näher zueinander zu bringen. In der Wissenschaft genauso wie in der Politik und in der Praxis. Sonst besteht die Gefahr, die Wechselwirkungen nur unvollständig zu erkennen, zu verstehen und zu bearbeiten, wie der Weltklimarat und der Weltbiodiversitätsrat in einer gemeinsamen Stellungnahme festhalten. Noch liegen diese Felder ziemlich weit auseinander. Diesen Mangel zu beheben, dazu trägt auch das neue Global Biodiversity Framework nur in vorsichtigen Andeutungen bei.